Erster Gott sagte zu Mose, geh zum Pharao. Sag ihm, lass mein Volk gehen. Sie sollen mich ehren. Zweiter, vielleicht willst du sie nicht gehen lassen. Vielleicht hältst du sie fest. Dritter, dann wird Gott deine Tiere bestrafen. Deine Pferde, Esel, Kamele und Schafe werden sehr krank. Vierter, aber Gott macht einen Unterschied. Die Tiere der Israeliten werden nicht krank. Kein Tier von ihnen stirbt. Fünfter, Gott nannte eine Zeit. Er sagte, morgen wird das passieren. Sechster, am nächsten Tag passierte es. Alle Tiere der Ägypter starben. Aber kein Tier der Israeliten starb. Siebter, der Pharao schickte Männer zum Nachsehen. Kein Tier der Israeliten war tot. Aber der Pharao blieb hart. Er ließ das Volk nicht gehen. Achter, Gott sagte zu Mose und Aaron, nehmt Ruß aus dem Ofen. Mose soll ihn vor dem Pharao hochwerfen. Neunter, der Ruß wird wie Staub über Ägypten fliegen. Menschen und Tiere bekommen davon schlimme Wunden. Zehnter, sie nahmen den Ruß und gingen zum Pharao. Mose warf den Ruß hoch. Menschen und Tiere bekamen schlimme Wunden. Elfter, die Zauberer konnten Mose nicht helfen. Sie hatten selbst schlimme Wunden. Alle Ägypter hatten diese Wunden. Zwölfter, aber Gott machte das Herz vom Pharao hart. Er hörte nicht auf sie. Gott hatte das vorher gesagt. Dreizehnter, Gott sagte zu Mose, geh morgen früh zum Pharao. Sag ihm, lass mein Volk gehen. Sie sollen mich ehren. Vierzehnter, dieses Mal schicke ich schlimme Strafen gegen dich. Du wirst sehen, es gibt keinen Gott wie mich. Fünfzehnter, ich hätte dich und dein Volk schon töten können. Dann wärst du jetzt weg. Sechzehnter, aber ich habe dich am Leben gelassen. Ich zeige dir meine Macht. Alle sollen meinen Namen kennen. Siebzehnter, du bist immer noch gegen mein Volk. Du lässt sie nicht gehen. Achtzehnter, morgen um diese Zeit schicke ich schweren Hagel. So einen Hagel gab es in Ägypten noch nie. Neunzehnter, bring deine Tiere und alles draußen in Sicherheit. Der Hagel tötet jeden Menschen und jedes Tier draußen. Zwanzigster, einige Diener vom Pharao hatten Angst vor Gott. Sie brachten ihre Sklaven und Tiere ins Haus. 21. andere Diener hörten nicht auf Gott. Sie ließen ihre Sklaven und Tiere draußen. 22. Gott sagte zu Mose, strecke deine Hand zum Himmel. Dann wird Hagel auf ganz Ägypten fallen. 23. Mose hob seinen Stab zum Himmel. Gott schickte Donner, Hagel und Feuer. Der Hagel fiel auf das Land. 24. Es war ein sehr starker Hagel. Überall war Feuer im Hagel. So etwas gab es in Ägypten noch nie. 25. Der Hagel zerstörte alles draußen. Er tötete Menschen und Tiere. Er machte alle Pflanzen und Bäume kaputt. 26. Nur im Land Goschen fiel kein Hagel. Dort wohnten die Israeliten. 27. Der Pharao rief Mose und Aaron. Er sagte, ich habe einen Fehler gemacht. Gott hat Recht und ich habe Unrecht. 28. Betet zu Gott. Der Donner und der Hagel sind zu viel. Ich lasse euch gehen. Ihr müsst nicht länger bleiben. 29. Mose sagte, ich gehe aus der Stadt. Ich werde zu Gott beten. Dann hören Donner und Hagel auf. 30. Aber ich weiß, du und deine Diener habt noch keine Angst vor Gott. 31. Der Hagel machte den Flachs und die Gerste kaputt. Die Pflanzen hatten schon Ähren und Blüten. 32. Aber der Weizen und der Dinkel blieben ganz. Sie wachsen erst später. 33. Mose verließ den Pharao und ging aus der Stadt. Er betete zu Gott. Da hörten Donner, Hagel und Regen auf. 34. Der Pharao sah das Ende vom Regen und Hagel. Aber er machte wieder Fehler. Er und seine Diener blieben hart. 35. Das Herz vom Pharao blieb hart. Er ließ die Israeliten nicht gehen. Gott hatte das durch Mose gesagt.